Der französische Philosoph François Desmet hat untersucht, wie der Nationalsozialismus in die zeitgenössische Vorstellungswelt eindringen konnte. Dabei kommt er unter anderem auf Godwins Gesetz zu sprechen, das besagt, dass mit zunehmender Länge einer Online-Diskussion sich die Wahrscheinlichkeit für einen Vergleich mit Hitler oder den Nazis dem Wert 1 annähert, also immer wahrscheinlicher wird. Benannt wurde es nach dem amerikanischen Anwalt Mike Godwin, der es 1990 formulierte. Allerdings beschrieb der deutsch-amerikanische Philosoph Leo Strauss dieses Phänomen bereits 1953 als Reductio ad Hitlerum. Godwins Gesetz, schreibt Desmet, erinnert an unsere tief sitzende Animalität, unsere Liebe zur Stärke, unseren unterdrückten Willen zur Macht, unseren beschämenden Konformismus. Die Macht der Worte mag stark sein, aber Narzissmus, Faschismus, Godwins Gesetz werden zu Karikaturen, die uns einsperren und uns morgen vielleicht daran hindern zu erkennen, woher die Bedrohung kommt. Und in seinem Aufsatz »Who was Hitler before Hitler? Historical Analogies and the Struggle to Understand Narcissism 1930-1945« erklärt der Historiker Gavril Rosenfeld, wie Hitler über die Zeit zum neuen Archetypen alles Bösen wurde und fortan zum Standard aller politischen oder historischen Vorgänge, die man in Ermangelung besserer Erfassung mit ihm verglich. Während heutzutage Kommentatoren darüber streiten, ob Hitler als eine historische Analogie genutzt werden sollte, debattierten Beobachter in den 30er und 40er Jahren darüber, welche historischen Analogien sich dazu eigneten, Hitler zu erklären. Während dieser Zeit identifizierten anglophone und deutsche Autoren eine diverse Gruppe historischer Schurken, mithilfe derer sie glaubten, die Bedrohung durch den Nationalsozialismus erklären zu können. Diese Figuren beinhalteten eine weite Bandbreite von Tyrannen, Revolutionären und Eroberern. Aber am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese Analogien mit der Enthüllung der präzedenzlosen NS-Verbrechen als unzulänglich empfunden, was viele Kommentatoren dazu veranlasste, von der säkularen Historie in die religiöse Mythologie zu fliehen. Hitler wurde in diesem Prozess als der neue Archetyp des Bösen innerhalb der westlichen Zivilisation bestimmt und darüber hinaus zu einer hegemonialen Analogie der Nachkriegszeit stilisiert.